Wie geht es weiter? Eine Hilfsaktion wie für Griechenland ist nicht wiederholbar. Bei großen Ländern würde sie nicht funktionieren, weil ganz einfach die Mittel fehlen, mag der ESM so groß sein, wie er will. Aber sie funktioniert mangels einsetzbarer Masse auch nicht mehr, wenn die Währungsunion erst einmal um die osteuropäischen EU-Mitglieder erweitert wird. Aus diesem Grund stellt der indirekte Bailout durch eine lockere Geldpolitik eine immer größere Versuchung dar. Unklar ist im Frühjahr 2012, ob wir uns hier nicht schon längst auf einer schiefen Ebene befinden, die am Ende Deutschland mit größerer Inflation und bei fortgesetzter Niedrigzinspolitik der EZB mit einer Entwertung der Geldvermögen bestraft. Die Chefvolkswirte großer Banken erklären bereits seit Monaten nahezu unisono, dass Konsolidierung ohne Deflation in den Defizitländern der Währungsunion nur zu erreichen sei, wenn die Überschussländer für sich höhere Inflationsraten akzeptieren. Bei unveränderter Politik ist ein wachsender Druck in Richtung von noch mehr Bailout, wahlweise durch finanzielle Transfers an Haushalte als Einnahmehilfen, Entschuldungshilfen, erweiterten Haftungsverbund mittels Eurobonds, Dauerfinanzierung von Leistungsbilanzdefiziten und Haushaltsdefiziten durch eine lockere Geldpolitik zu erwarten. Folgt die deutsche Politik weiter den Verhaltensmustern der letzten 3 Jahre, dann wird sie sich jedes Mal erst ein wenig zieren und dann erneut nachgeben. Immer etwas weniger, als die Partner fordern, aber doch so viel, dass es weitergeht. So erhält man sich im Inneren durch fernsehwirksame Härte auf weiteren Gipfelketten das Image, für deutsche Interessen einzutreten, und es geht doch immer weiter in die falsche Richtung. Diejenigen, die dagegen ankämpfen, werden zunehmend als lächerliche Don Quixotes wahrgenommen. Als Bundesbankpräsident Jens Weidmann in einem Handelsblatt-Interview eine Selbstverständlichkeit zur richtigen Arbeitsteilung zwischen Geld- und Finanzpolitik wiederholte, der Schlüssel zur Lösung liegt bei der Fiskal- und Wirtschaftspolitik, also den Regierungen, und vor einer Verwischung dieser Grenze müssen die Notenbanken sich hüten, musste er sich im Feuilleton der FAZ von einem Senior Lecturer der London School of Economics politökonomischen Voluntarismus vorwerfen und für das Festhalten an einer Fiktion verspotten lassen. Zu einer Zeit, als sich Feuilletons noch nicht für die Geld- und Finanzpolitik interessierten, war aber eben diese Arbeitsteilung 40 Jahre lang das Erfolgsrezept der deutschen Geld- und Finanzpolitik gewesen, und ohne Währungsunion könnte dies heute noch so sein. Deutschland hat sich in die Lage gebracht, zu hohen Kosten und mit wachsenden Risiken eine gemeinsame Währung zu verteidigen, die selbst dann, wenn sie funktioniert, dauerhaft weder Wohlstand noch Beschäftigung erhöht. Vergleiche Kapitel 5. Natürlich kann und soll man nicht einfach aussteigen. Hier gilt das Wort von Heraklit. Man steigt niemals in denselben Fluss. Aber wir müssen wieder zu den Urprinzipien des Vertrages von Maastricht zurückkehren und von deren Einhaltung unser weiteres Verhalten abhängig machen. Kein weiterer Bailout und kein Ausbau der entsprechenden Instrumente über die bereits gemachten Zusagen hinaus. Keine Transferunion. Keine EZB-Politik, die Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite in den Krisenländern durch eine übermäßig lockere Geldpolitik unterstützt und ermöglicht. Angela Merkel hält dem entgegen, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Dieser Satz ist auf allen Ebenen unscharf. Wenn nämlich einige Länder mit dem Euro nicht klarkommen, dann ist nicht der Euro gescheitert, sondern es hat sich einfach für einige Länder als besser erwiesen, ohne Euro zu leben. Der ehemalige britische Schatzkanzler Norman Lamont glaubt nicht, dass die Eurozone langfristig überleben wird. Viele ihrer Mitglieder sind nicht wettbewerbsfähig. Ihre Lohnstückkosten liegen zum Teil um bis zu 50% über den Werten Deutschlands. Die Idee, über Deflation die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, setzt eine langdauernde Austeritätspolitik voraus, die von den Bürgern nicht akzeptiert würde. Sollte der Euro jedoch zerbrechen, bedeutet das nicht das Ende Europas. Europa ist viel größer als der Euro. Man muss weder den Pessimismus Norman Laymans noch seine Vorbehalte gegen die gemeinsame Währung teilen, um seiner zentralen Aussage zuzustimmen. Die Zukunft Europas hängt nicht daran, welche Länder mit einer gemeinsamen Währung bezahlen und wie lange sie dies tun. Für die Zukunft Europas sind ganz andere Fragen wesentlich. Die Drohformel scheitert der Euro, dann scheitert Europa, wird weder der historischen Tiefe dieses Kontinents noch seinen Optionen für die Zukunft gerecht und ist insofern oberflächlich. Angela Merkel wollte wohl sagen, wenn die Währungsunion scheitert, dann ist auch der Versuch gescheitert, durch die Hintertür eine politische Union einzuführen und die Nationalstaaten abzuschaffen. Aber so viel Transparenz schien politisch auch nicht klug zu sein. Der Satz »Scheitert der Euro, dann scheitert Europa« erfüllt allerdings trotz seiner Mängel bei Wahrheitsgehalt und intellektueller Tiefenschärfe eine wichtige politische Funktion. Nur er rechtfertigt nämlich eine Politik, die alle mit dem Maastricht-Vertrag vereinbarten Prinzipien, einschließlich einer stabilitätsorientierten Geldpolitik, entweder schlichtweg beiseite legt oder innerlich aushöhlt. Darum wende ich mich im Folgenden den Fragen zu: Was ist Europa? Woran messen wir seinen Erfolg oder sein Scheitern? Und wohin wollen wir?